at your feet. Wonder how you managed to make ends meet. Well, who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run. Well, Lady Madonna, baby at your breast. Wonder how you manage to feed the rest. Lying on the bed, listen to the music playing in your head. Tuesday afternoon is never ending. Wednesday morning papers it comes. Thursday night your stockings needed mending. See how they run. Oh, and Lady Madonna, children at your feet. Wonder how you manage to make ends meet. Hausmusik gab es bekanntlich schon lange, bevor Tonstudios eingerichtet wurden. Das war gerade etwas unprätentiöse Hausmusik mit Ukulele und Gesang. Amber Nash heißt die US-amerikanische Musikerin, die gerade zu hören war. Sie kommt aus Cincinnati und war Mitglied des wundervollen Trios Uke Bucket. Die Band hat zwei Alben veröffentlicht. Eines, das mit lauter Coverversionen, ist sogar umsonst als Download zu haben. Das andere Album von Uke Bucket präsentiert Eigenkompositionen und heißt Bad Ukulele. Und das gibt's nicht umsonst. Auf der MySpace-Seite von Uke Bucket finden sich allerdings auch Hinweise, dass es das Trio leider schon nicht mehr gibt. Die Solo-Version von Lady Madonna findet sich nicht auf dem Album mit Coverversionen. Gibt man aber die Begriffe Uke Bucket und Lady Madonna in die Suchmaschinen des Internets ein, hat man Gelegenheit, Amber Nash mit dem Song zu hören und zu sehen. Sie hat ihre Lady Madonna als Video bei YouTube veröffentlicht, letztes Jahr, und das war ihre erste YouTube-Aktion, so schreibt sie. Wenn etwas auf YouTube zu sehen ist, ist es selbstredend nicht mehr selten, aber dafür ist sie selten gut, diese Lady Madonna-Version von Amber Nash. Das nächste Stück Musik entstand in einem professionellen Tonstudio in London, am 5. Juli 1967. Bis zur fertigen Version des Songs sollten noch einige Wochen vergehen. Mitte August 67 dann wurde die zur LP veröffentlicht vorgesehene Version dann in den USA beendet. Relax heißt der Song. Die LP mit dem Song heißt The Who Sell Out und erschien im Dezember 1967. Das folgende Demo vom Juli 67 konnten bis vor kurzem nur die wenigsten gehört haben. Thank you. Vorläufigen Version eines Songs, der im Dezember 1967 auf ihrem Album The Who Sell Out erschien. Die Demo-Version von Relax hat ein paar raffinierte Akkordverbindungen, die in der fertiggestellten Version noch einmal anders arrangiert worden waren. Zusätzlich wurde die Demo-Version in diesem Jahr als einer der Bonustracks der Deluxe-Wiederveröffentlichung des Albums The Who Sell Out. Um rare Studio- und Konzertaufnahmen geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Wir bleiben noch eine Weile in Londoner Studios. Im November 1966 wurde der nächste Song aufgenommen. Er ist das Porträt eines Mannes, der sich desillusioniert vom Stadtleben abwendet und ans Meer zieht. Seine Schuhe sind zwar hinüber und angeblich hat er eine Menge verloren, aber immerhin hat er es jetzt geschafft, seine Zeit Tequila trinkenderweise am Strand verbringen zu können. Mit einer attraktiven Senorita. Der Song heißt Sand in My Shoes. Spin. Unverkennbar, The Kings mit zwei Songs aus der Feder von Ray Davies. Beide sind Porträts fiktiver Personen, eine Songgattung, auf die sich Ray Davies eine Zeit lang spezialisiert hatte. Dedicated Follower of Fashion und diverse andere Kings-Hits dieser Art dürften vielen lieb und teuer sein. Die beiden Porträtsongs von gerade sind weniger bekannt und selten zu hören. Los ging's mit Sand in My Shoes, dem Song über den Mann am Strand, aufgenommen im November 1966. Der Song wurde anno 2000 auf einer CD mit dem Titel The Great Lost Kings Album veröffentlicht, angeblich in Mini-Auflage von 500 Stück. Der zweite rare Song ist auch auf diesem Album zu finden und auf einer Kompilation, die erstmals 1972 veröffentlicht wurde, The Kings Chronicles. Did You See His Name heißt der Song. Besungen wird hier ein kleiner Ladendieb, dessen Fehltritt von der örtlichen Presse breitgetreten wird, inklusive Namensnennung, was letztlich zum Jobverlust und Selbstmord führt. Mit fast Brechtscher Verfremdung wird die Tragödie als fröhlicher Bubblegum-Popsong inszeniert und ich könnte wetten, dass die Kings hier das Intro vom Gassenhauer-Hit Simon Says abgekupfert haben. Die Single Simon Says von The 1910 Fruit Gum Company war Anfang 1968 veröffentlicht worden und wenig später ein internationaler Hit geworden. Der Kings-Song Did You See His Name wurde im März 68 aufgenommen und hier sind noch mehr Kings-Raritäten. Tell me now so I love. There are so many things that I could do. If you tell me now, then I know what to do. Tell me now so I know. Tell me now so I know. There are so many things for me to say. Without your love, I just couldn't live each day. Tell me now so I know. People tell me that you'll just drift away. Oh, don't leave me, I need you more each day. You are my hope, my everything. I live just for you. I love you deeply, but I guess it doesn't show. I ache inside cause my lips can't let you know. Oh darling, please tell me the truth. You know I live just for you. Tell me now so I know. There are so many things that I could do. If you tell me now then I know what to do. Tell me now so I know. Thank you. Zwei ganz unterschiedliche Facetten aus dem Schaffen der Kinks waren das. Gerade eben eine seltene Alternativversion von Revenge von Anfang 1964. Die Mundharmonika spielte bei der Nummer vermutlich Ray Davis. Und davor gab es eine Ballade, die Ray Davis am 24. Mai 1965 als Demo für den Musikverlag aufnahm, bei dem er damals unter Vertrag war. Tell Me Now, So I'll Know. Beide Aufnahmen finden sich auf einer CD mit dem Titel The Great Lost Kings Album aus dem Jahr 2000. Das Drei-Akkord-Wunder Revenge stammt aus der Zeit, als die Kings noch The Ravens hießen. Es war der erste Song von Ray Davis, der in den USA zum Copyright angemeldet worden war. Helge Butgereits sehr informativer Artikel auf seiner deutschsprachigen Kings-Webseite gibt als Anmeldungsdatum den 18. Dezember 1963 an. Weiter schreibt er zu Revenge: Der Song ist in einer Zusammenarbeit von Ray Davis mit Larry Page entstanden. Der Kings-Manager Page war vom Song Louie Louie angetan, so hielt man sich bei der Melodie an diesen Song, den die Kings regelmäßig auf Konzerten spielten und 1964 auch auf Platte veröffentlichten. Soweit Helge Butgereit zu Revenge von den Ravens alias Kings. Wie sich Rhythm and Blues Wurzeln anhören, wenn sie von einem anderen originellen Songschreiber anverwandelt werden, ist beim nächsten Song zu hören. Aufgenommen wurde er im Dezember 1965. Thank you. of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not near. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so clean, and I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead. Aufnahmen geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Syd Barrett's Pink Floyd. Los ging's mit einem Song, der Ende 1965 aufgenommen wurde, zu einer Zeit, als die Band noch ein Quintett mit dem zweiten Gitarristen Bob Close war und The Pink Floyd Sound hieß. Lucy Leaf ist der Name der R&B-Nummer. Danach gab's eine Alternativversion von Astronomy Domini, der Weltraumnummer, mit der die erste LP von Pink Floyd begann. Die Alternativversion stammt vermutlich auch aus dem Jahr 1967. Sänger waren Syd Barrett und Keyboarder Richard Wright. Ende 67 wurde der dritte Song der Trilogie aufgenommen in den Studios der BBC. Jug Band Blues heißt dieser Song, einer der letzten Songbeiträge, die Syd Barrett für die Band schrieb. Wenig später, Anfang 1968, hatte sich seine psychische Verfassung so verschlechtert, dass mit ihm eine funktionierende Band nicht mehr aufrechtzuerhalten war. David Gilmour wurde zunächst als zweiter Gitarrist engagiert, direkt rausschmeißen wollte man Bandgründer Barrett nicht, aber haltbar war die Situation trotzdem nicht. Die Trennung von Barrett wurde letztlich vollzogen, als man ihn einfach nicht zu einem Auftritt der Band abholte. In einem neueren Dokumentarfilm der BBC über Pink Floyd äußern sich Barretts damalige Kollegen über die Zeit von damals. Drummer Nick Mason berichtet von einem Besuch bei dem damals sehr respektierten alternativen Psychiater und Autor R.D. Lang. Der habe damals das Gehirn von Syd Barrett untersucht und festgestellt, dass es biochemisch irreparabel geschädigt sei. Im Allgemeinen hätten die Bandmitglieder nicht über Probleme gesprochen, meinte Mason dazu und fügte dann mit typisch britischer Selbstironie hinzu, aber es war so schlimm, wir hätten beinahe etwas gesagt. David Gilmour spricht in diesem Film von der Rücksichtslosigkeit jugendlichen Ehrgeizes und davon, dass man später viel Zeit habe, sich wegen solcher Dinge schuldig zu fühlen. Bisher waren in dieser Soundcheck-Folge mit Raritäten nur Studioaufnahmen zu hören. Das ändert sich jetzt. Hier sind Aufnahmen, die fast 40 Jahre lang in den Archiven ruhten. Thank you. angeblich in limitierter Auflage sind in diesem Jahr die kompletten Sets diverser Acts des Woodstock Festivals auf CD erschienen. Die letzten 11 Minuten gehörten nun Jefferson Airplane und Johnny Winter. Der Set der Airplane beim Woodstock Festival fand wegen der üblichen Verspätung erst am Sonntagmorgen statt, kurz nachdem The Who ihren Set bei aufgehender Sonne beendet hatten. Grace Slick kündigte den Auftritt der Jefferson Airplane mit den Worten an: Morning Maniac Music. Und tatsächlich kenne ich kaum andere Aufnahmen der Band, die so voll überbordender, wirklich manischer Energie sind. Drummer Spencer Dryden gebührt hier ein besonderes Lob. Der Song, der von Jefferson Airplanes Auftritt beim Woodstock Festival zu hören war, heißt 3/5 of a Mile in 10 Seconds. Weiter ging es mit einem Ausschnitt aus Johnny Winters Auftritt beim Woodstock Festival. Für die letzten Nummern des Sets holte er auch noch seinen Bruder Edgar mit auf die Bühne. Die Nummer, die sie gerade spielten, heißt I Can't Stand It, auch bekannt als I'm Not Sure. Ein knappes Jahr später, im Juni 1970, entstand die nächste Aufnahme. The Doors spielten im kanadischen Vancouver, der einzige Auftritt der Doors außerhalb der USA im Jahr 1970. Das Vorprogramm bestritt der Blues-Gitarrist Albert King und der wurde dann offensichtlich eingeladen, bei ein paar Nummern im Set der Doors mitzuspielen. Yeah. Doors während ihrer letzten Tour mit Jim Morrison am 6. Juni 1970 in Vancouver. Zelebriert wurde die Willie Dixon-Komposition Little Red Rooster. Robbie Krieger spielte die Slide-Gitarre. Der zweite Gitarrist war an diesem Abend Gast der Doors für ein paar Nummern, kein geringerer als Albert King. Die erste Soundcheck-Stunde mit Raritäten ist fast zu Ende, aber eine Seltenheit schaffen wir noch bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Tatsächlich gab und gibt es Songs, die von höheren Stellen auf diesem Planeten als unerwünscht eingestuft wurden und werden. Untersagt wurde zum Beispiel die Veröffentlichung eines Songs, der die Erlebnisse eines sterbenskranken Menschen nach Aufwachen aus der Narkose schildert. Das anfangs zu hörende Geräusch einer Herz-Lungen-Maschine war zwar in Wirklichkeit das Geräusch einer in der DDR weit verbreiteten Waschmaschine, aber eindringlich klang der Song schon. So eindringlich, dass von Verunglimpfung des DDR-Gesundheitswesens die Rede war. Der Narkoseblues von Engerling durfte anno 1985 also nicht veröffentlicht werden. Erst 20 Jahre später tauchte die 85er Originalfassung des Narkoseblues in einer Jubiläumsbox der Band Engerling auf. Der Narkoseblues ist meines Wissens nach wie vor im Live-Programm der Band, zu erleben also demnächst wieder bei Engerling-Konzerten, zum Beispiel am 7. November in Dortmund im Piano Club und am 8. November in der Bonner Harmonie. Die nächste gemeinsame Tour mit Mitch Ryder steht ebenfalls bevor. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Raritäten, jetzt also Engerling anno 1985 mit dem Narkoseblues. Im Zimmer weht kein einziges Lüftchen, die Nase schnuppert Formalin. Ich lieg in einem Bett geknebelt und weiß nicht, wo ich bin. Und weiß nicht, wo ich bin. Leise surren Apparate, Schläuche füllen Flüssigkeit in mich rein und ihr pulsieren reizt mich bis zur Übelkeit. Reizt mich bis zur Übelkeit. Reizt mich bis zur Übelkeit. Von draußen dringt kein Laut ins Zimmer. Die Fensterflügel sind verschweißt. An der Wand klebt ein Topf mit Blumen. Von Van Gogh oder wie der heißt. Hier kommt der Mann mit seinem weißen Kittel. Hier kommt der Mann in seiner weißen Haut. Hier kommt der Mann, ein stilles weißes Wesen hat sich von meinem Bette aufgebaut. Er schiebt recht eifrig neue Nadeln und Plasterschläuche in. Schwein, Schwein. Der Blick mir leuchtet immer.